Eine Vorbemerkung. Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, gab es in Deutschland genau einen Menschen, den ich offiziell als Mafioso bezeichnen durfte. Es handelte sich um einen Mann, der wegen Unterstützung einer ausländischen kriminellen Organisation vom Amtsgericht in Konstanz am 29.10.2021 verurteilt worden ist. In dem Urteil beschreibt die Richterin auf 29 Seiten in Grundzügen den 'Ndrangheta sowie den Clan, dem der Mann gedient hatte. 5 Männer sind derzeit vor dem Landgericht Duisburg wegen Mitgliedschaft in der 'Ndrangheta angeklagt. Der Prozess läuft noch. Mir erschien es zu langweilig, ein Buch nur über diese wenigen Männer zu schreiben. Um keine rechtlichen Schwierigkeiten zu bekommen, habe ich also die Nachnamen aller Mafiosi und mutmaßlichen Mafiosi in Deutschland in meinem Buch geändert und mit einem Sternchen gekennzeichnet. Um den Umfang dieses Buches nicht zu sprengen, wurden sämtliche Angaben zu Quellen und Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, ausgelagert. Sie finden sie auf www.westendverlag.de/Cermafia. Ich habe mich bemüht, Dialoge und Zitate möglichst originalgetreu zu übersetzen und wiederzugeben und habe die Stellen nur geringfügig der besseren Lesbarkeit wegen angepasst.